Herr Schärfer, jetzt also hier Afrika. Nicht? Ist ja ganz bekannt an sich. Nicht? Und wissen Sie bestimmt auch alle, wo das liegt im Atlas. Unten, nicht? Also ganz weit unten auf der Karte, noch unter Bayern sogar. Nicht? Und ist auch ein Entwicklungsland. Ne? Und zwar geht das Afrika bei uns ja schon los mit dieser Cholera. Nicht? Müssen Sie zweimal hin, kriegen Sie im linken Arm gejagt, Pocken sind rechts. Nicht? Gelbfieber ist nicht Vorschrift, aber wird auch gerne gesehen, nicht? Und kommt auch rechts, nur ein bisschen tiefer und darf nicht mit der Pocken zusammen drin gehauen werden. Ja, Typhus und Dingens, ja, ist das Malaria, nicht? Müssen Sie schlucken. Und Tetanus kriegen sie hinten rein. Ne? Ja, nur für Hitzschlag und Erbrechen müssen sie noch einen Hut dabei haben. Können sie auch unten kaufen, auch dieses schwarze Pulver, Kohletabletten. Ja, und wenn denn jetzt aber schon mal langsam die Arme da mit ihren Schmerzen nachlassen, nicht sogar die Drüsen am Abschwellen fangen, nicht? Denn fängt zu Hause schon diese wunderbare Vorfreude an auf diese Dingen. Ach, wie heißt das? Diese große Abenteuer der Natur. Und zwar wissen Sie ja wahrscheinlich aus dem Fernsehen oder falls Sie noch diese altmodische Tour mit der Brille, nicht? Denn haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen, dass wir ja in Deutschland beinahe gar keine Natur mehr haben, sondern nur noch diese sogenannte Umwelt. Und da ist ja auch nicht mehr viel mit los, ne? Weil die Menschen dauernd hinten mit ihrer Abgase zugange sind. Ne? Ich hab, persönlich habe mir gerade erst einen neuen Auspuff einbauen lassen. Ne? Aber da gibt doch Zeit, Genossen. Ehrlich, da gibt doch Zeitgenosse, die stinken sich da durch die Gegend. Ne? Die ist das völlig Schnuppe, nicht? Ob bei uns im Wald so ein Reh am Husten fängt, nach Sonntagsausflugsverkehr, nicht? Oder auch was der Liebespaare, immer diese Plastiktüten, nicht? Und Kunststoffbeutel, was die da in der Büsche liegen lassen, hinterher. Ne? Da haben wir doch noch diese Sauereien selber zuzuschreiben. Nicht? Dass bei uns eben kein Nashorn mehr durch die Grünanlagen hoppelt. Ne? Oder das. Ja. Wäre das schön, nicht? Oder dass auf der Autobahn schon mal ein Krokodil des Weges einher krabbelt. Ne? Ja, würden Sie ein Nilpferd zumuten, bei uns in Rhein zu paddeln? Ja, bitte, sehen Sie, ne? Sondern wenn man diese seltenen Tiere sehen will, dann muss man in den sauren Fluchschein beißen und hier nach Afrika, nicht? Das heißt doch, diese Pauschalangebote kommen Sie ja in so einen Sammeltransport, nicht? Und da ne, steht man sich wesentlich günstiger, nicht, falls die Chartergesellschaft nicht gerade pleite macht, ne? Ja, auch wenn Sie jetzt hier sind, nicht, dann ist zwar in Afrika der erste Eindruck, dass die mit den Uhren nicht gut zu Fuß sind, weil die alle 2 Stunden vorgehen. Ich meine, nun will man ja als Deutscher nicht auf seinen Rechten bestehen, gerade im Ausland, aber würden Sie das glauben, nicht, dass ausgerechnet in ein Entwicklungsland die Sonne schneller aufgeht wie bei uns? Ist klar, ich meine, ich habe mir nichts anmerken lassen. Ne? Und dann wurden wir auch auf der Kleinbusse verladen. Ich bin Wagen 4. Ne? Und wollen wir jetzt hinein, mitten in die Jungfräulichkeit der Natur, mit unserer ganzen Safari. Ja, nun dürfen Sie aber Safari nicht etwa denken wie früher. Da war das ja noch per pedes apostolum. Nicht so stand ein Auto, hatte man Träger, nicht? Und zwar in Gänsemarsch mussten die durch den Urwald. Nicht? Vorweg latschte der Fremdenführer, nicht? Dahinter kam ein selber, so mit gewickelten Beinen, nicht? Ein Tropenhelm auf der Rübe, nicht? Und dahinter dann die einheimische Herrschaften. Notdürftig unbekleidet, Nicht, die mussten das alles schleppen. Nicht, der eine hat einen Propangaskocher am Kopf, nicht, der nächste den Kasten Bier, der dritte der Eisstückchen. Nicht, und die anderen so bis hin zu Heftpflaster und Klopapier, was man alles für Unfälle da braucht. Nicht, ja. Und wenn man jetzt so einem wilden Tiere begegnet hat, nicht, musste man sich das ja noch mit dem Karabiner begucken. Bups, kriegte der einen verblättert. Nicht, und wenn er sich dann getroffen fühlte, nicht, da fielen die ja meistens um. Ne? Früher musste man noch ein bisschen warten, für dass die Lebensgeister richtig schön Zeit hatten, aus den Tieren zum Entweichen. Ich auch, den konnte man da rangehen. Schon mal anfassen, nicht? Gucken, wie so ein Viech nur wirklich aussieht. Nicht? Und wenn einer Humor hatte, der konnte nur so Spaß machen hinterher. Konnte den Vieh so einen Fuß auf den Bauch stellen, nicht mit den anderen Armen in der Seite stellen. Ich hatte den Vorteil, dass man sieht, wer jetzt das Tier und wer der Mensch ist. Ne? Oder wenn der Hörner auf hatte, nicht, also nicht der Mensch, das Tier, ne, da konnte man die abschneiden für zu Hause in der Küche zum Hängen. Nicht, ein Elefant konnten sie schon mal ein Bein als Schirmständer abschneiden. Ne. Aber irgendwie war doch diese Methode ein bisschen umständlich. Und deshalb, Herrschaften, schießt man heute nur noch mit Dingens hier. Blende 8, ein Hundertstel, nicht, weil das geht viel schneller und soll angeblich für die Tiere sogar angenehmer sein. Ja, nur eins vorweg ist die Sprache hier. Das ist Suvaheli und besteht hauptsächlich aus einem Wort, das Sie unbedingt merken müssen. Und zwar Jambo heißt das, nicht? Und bedeutet also, ja, da unten eigentlich alles, könnte man was sagen. Nicht Tag zusammen, nicht Mahlzeit. Ne? Oder wenn man ein Mädel sieht, heißt es, hallo Kleine, nicht namengnädige Frau, ne, je nachdem. Immer Jambo. Nicht, und lernt sich relativ leicht. Nicht so in 2-3 Stunden. Ne? Ja. Konnte ich das auswendig. Aber ich sehe, ich muss beeilen. Ich sehe, die sind schon am Rheinkabel in den Busse. Junge, sonst setzt sie der eine aus Wanne-Eickel wieder auf meinen Platz. Also, Sie gestatten, dass ich mich eben hier umziehe? Herrscher, also dann, Jambo, Urwald, wo bist du? Zieht sich aber, dieses Afrika. Also, hinter dieser Tür hier, nicht, da fängt nur endlich die Natur, die geht da los. Schön eingezäunt, die Wildnis, nicht, damit nur Befugte dürfen hier rein oder wenn sie Eintritt zahlen. Nicht, das steht auch extra da dran, Nicht, dass nicht etwa jemand von den rechten Wege abweicht und zwischen den Löwen Pilze sammelt, nicht in die Tiere ihren Reich rumtrampelt mit seinen unegalen Quanten. Ja, das ist bei uns in Zoo ja genauso. Nicht, da dürfen sie auch nur auf den Felsen rumkrabbeln, wenn sie Affe oder Wärter sind. Ich werde mir auch gezählt nochmal, nicht damit, wenn hinterher einer fehlt, nicht, da wissen die Herrschaften gleich Bescheid hier. Brauchen sie nächsten Tag bei der Tiger vielleicht weniger zuzufüttern. Nicht, aber wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss mal gucken. Bis jetzt nur aus so Zeichnungen hinten in den Illustrierten. Nicht irgendwo ein Holzfeuer, nicht? Da hängt ein Kessel drüber mit kochend Wasser und wird da gerade ein Missionar drin gebraten. Und ringsrum lauern schon Einheimische. Nicht sieht man ihre Augen an, was die aber für Pfützen auf der Zunge haben. So tun sie das Wasser im Mund zusammenlaufen. Nicht? Oder auch in diese Abenteuerhefte. Nicht, da vernaschen sie schon mal Eidechsen oder Baumrinde. Welche knabbern vielleicht eigene Schuhsohlen an, falls die noch echt Leder sind. Aber in Wahrheit ist das alles ganz anders. Ehrlich, also, ob das jetzt an die Krebssohlen liegt oder weil Missionare ja auch nicht mehr so leicht zum Fangen sind wie früher, ich weiß es nicht. Jedenfalls tun die hier mitten in der Wildnis neuerdings einen kalten Buffet dahin knallen. Junge, wie das bei uns aber nur zum 50-jährigen Firmenjubiläum, wie denn auf der Direktionsetage geschleppt wird. Und das Schönste ist, sie dürfen so viel sie wollen, wenn sie können. Die einzige Vorbedingung für der Amöbenruhe ist bei Obst und Salat. Nicht, das darf man als Deutscher nie in ungewaschenen Zustande zu sich nehmen. Naja, heute ist Samstag, nicht? Ich war heute Morgen schon in der Badewanne. Also kann mir nicht viel passieren. Ja. Was ist kaputt? Ein Elefant. Ein echter? Sag, er soll mal einen Moment warten. Ja, jetzt ist ein Problem, Kollege. Was hat der für eine Entfernung? Endlich. Endlich ist die Ewigkeit, mein Lieber. Ich habe hier so zwei Köpfe. Ich nenne Leute mit Beinen. Ja, dann nehmen Sie Gebirge. Quatsch aber auch. Da hätten Sie gleich einen Elefant auf der Kamera. Das haben wir mal geschafft. Den haben wir schön angeschmiert, den Elefant. Und zwar machen die das hier mit die Trickfarbe von diesem Auto. Nicht, weil ist ja klar. Wenn so ein Elefant mich hier mitten in seiner Heimat ohne Auto erblickt, könnte ja sein, dass der mich erkennt. Und dann nimmt er entweder seine Elfenbeine in der Hand, geht stiften, oder wenn er schlecht gefrühstückt hat oder Migräne, dann könnte sogar sein, dass er mir zu nahe tritt, und nach der Gesundheit trachtet oder vielleicht sogar nach dem Leben alles. Und deshalb hier, können Sie gucken, nicht? Haben die das Auto so angemahlen, wie wenn ich als ein kleines Känguru im Bauche von diesem Zebra sitzen sollte. Und der Blödmann eben ist tatsächlich darauf reingefallen. Wie ist es? Haben wir alle ausgeknipst? Oder komm, Jambo, Chef, lass jucken. Ach, ist das ein Kaffeezwang? Voll von diesen Dickhäuter. Ich meine, er kann nichts dafür, unser Führer, nicht? Weil der hat sich das ja nicht ausgedacht, wo unser Professor Grinsbeck immer im Fernsehen für gesammelt hat. Ja bitte, für unser Geld, nicht? Da rammeln hier der Elefanten wie der Karnickel. Keine Pille kann gar nichts. Und wenn das nicht ohne Folgen bleibt, nicht was Kleines erscheint, nicht bitte auch ein kleiner Elefant, der frisst vielleicht mehr Büsche wie 10 Kinder. Ich meine, die gehen manchmal, gehen die auf die Bäume los, der Elefanten, wie bei uns der Köter. Bestimmt, bloß wenn so ein Hund sich an einem Baum vergreift, nicht, dann geht der ja nicht gleich von ein, der Baum. Ne? Ich hab nichts gegen Elefanten. Nicht? Bei uns zu Hause, da sehe ich die sogar ganz gerne. Och, da hatten sie immer so Beatles-Perücken auf, nicht, so eine Gitarre vorne vom Busen, nicht, und taten sie so Männchen machen nach Musik, nicht, im Zirkus. Also bildungsmäßig sind unsere Elefanten bestimmt weiter wie die hier. Ach, da gehe ich jede Wette für ein, dass von die hier aber keiner durch einen brennender Reifen hopst. Nicht dafür beschmeißen sich hier mit Dreck die Schweine. Ich sind der reinste Landplager. Nicht, kann man richtig sagen, der moderne Elefant, nicht, ist der Kartoffelkäfer der Wildnis. Junge, Junge, die nagen und knabbern alles, aber radikal, die ganze Natur. Weil hier ja nicht geschossen werden darf, nicht, das ist Vorschrift. Nicht, selbst wenn hier mal ein Einbrecher käme, nicht, oder ein Mörder, nicht, dann dürfen sie den nicht kaputt ballern, weil das so knallt, nicht, und könnten die Tiere durch erschrecken. Nicht, und deshalb müssen die auch, die überflüssige Elefanten, so ganz leise und heimlich müssen sie die vergiften. Nicht, kommt so ein erfahrener Jäger, ganz harmlos einher, die guckt vielleicht in eine ganz andere Gegend, nicht, und dann verplättert er so ganz stick um den Elefant einen in den Hintern, ne? So ein Giftpfeil, nicht, und dann ist für den natürlich Feierabend, nicht, und die andere Tiere, die daneben stehen, ja bitte, die haben kein Bums gehört, nicht, und glauben so, naja, wird der Kollege wohl irgendwie an Herzinfarkt. Nicht, und dadurch bleibt dann der Glaube an der Menschheit immer schön erhalten. Nicht, aber abgesehen davon, ich bin der Elefantenknipserei jetzt so leid, hab jetzt schon einen zweiten Film vollgeknipst. Ehrlich, Jumbo, jetzt aber mal hier, der nächste Elefant muss aber nur endlich mal ein Löwe sein. vor, gucken. Los, Jambo, weiter! Stick immer diese Ziegenböcke! Obwohl, ob dann doch unbedingt gleich Löwen sein müssen, weiß ich auch nicht. Naja, das steht ja überall, nicht sogar schriftlich in den Büchern. Nicht, dass Löwen niemals ein Auto angreifen dürfen. Ach, das wissen die aber alle. Die sind ja lange nur im Fremdenverkehr tätig. Und wenn wir nun mal an einen geraten sollten, der da noch neu ist in dieser Branche, ist vielleicht die Vorschrift noch nicht so genau da. Ja, wird schon nicht so schlimm sein. Ne? Und für Notfall habe ich hier Tränengas. Das gilt ja nicht als Schusswaffe. Ja. Das Einzige, wir könnten vielleicht das Dach oben zumachen. Weil ich habe mal gehört, nicht, da hätte ein Löwe nachts oben auf einem Baum gepennt, sich wohl verschlafen. Und wie nun morgens so ein offener Bus unter denen hergefahren ist, ja, hätte er sich da Schrecken gekriegt und wäre aber so richtig mit Schmackes mitten unter die Leute in den Bus geplumpst. Ja, das sollen keine Deutsche gewesen sein, aber trotzdem, ne, muss ja nicht. Also, wollen wir das Dach zumachen? Das Dach zumachen? Naja, bitteschön. Herrschaften, aber ich habe gewarnt. Oder hier, wie ist das dann? Mit den hier in Rhinoceros. Das wäre doch mal was Schönes. Hör mal, sollen wir den nicht lieber vernaschen? Wie immer nur diese dörsige Löwen. Familienleben sein, dauernd so Safari-Busse über dem Schwanz fahren. Als ob man Löwe nicht da knipsen könnte, wo sie in Sicherheit sind. Ich hab mir ein paar Fotos reserviert, ne, für den Löwe. Nicht, das kann ich zu Hause im Zoo genauso gut. Ne? Wir haben 3 Stück, da habe ich sogar die freie Auswahl. Ne? Ja, aber sonst hat alles wunderbar funktioniert in diesem Afrika. Nicht sogar der Andenken habe ich noch gekauft. Nicht, hier sogar ein Ölbild für Tante Bertha. Ne? Ja, echt Öl handgemalt. Ne? Denn dieser Schwanz dafür. Können Sie sehen, für Onkel Alfred, der ist ja Rentner, nicht, der kann der Fliege noch in Stückarbeit. Ne? Kann er den noch breitschlagen. Denn wird gern als Andenken genommen und macht man sich bei der Eingeborenen ganz beliebt, wenn man diese Elefantenhaare kauft, nicht, weil die sogenannte Glücksbringer sind. Hoffnungshilfe, deutsch gesagt. Nicht, zum Beispiel, wenn einer kein Lotto spielt, nicht, und legt so ein Ding um, kann sein, dass er trotzdem 6 Richtige hat, ne? Wenn er daran glaubt. Ne? Aber wie gesagt, sonst hat mir Afrika richtig schön gefallen. Nicht? Und diese Eindrücke da, oh Junge, du, also Weil, lieber Scholli, das war aber richtig ein ganz schön dicker Hund, ne? Oder eine Masse Eindrücke. Ja, da kann man nicht anders sagen. Nicht? Besonders hat sich mir eingedrückt die Sitzerei in dem Bus. Ich hoffe, wer mit der Bandscheibe hat, ne? Dann haben die nur Plastiksitze, die Sonne dabei, nicht? Die knallt ja dann meistens immer von oben. Um Kopf, da kleben sie aber in den Auto wie so ein Kaugummi an Kinosessel. Ne? Eine halbe Stunde. Naja, was ich sonst noch gesehen habe, also müsste man mal abwarten, bis die Filme entwickelt sind, ne? Bei uns in Seifenladen. Nicht, da ist ja alles drauf. Ne? Komm mal her, schön hinterher zu Hause, wir gucken, was so los war in Afrika. Nicht, weil hier geht das ja viel zu schnell. Ne? Nur, wenn sie auch mal runter wollen, nicht, dann machen sie nicht wieder eine. Nicht aus Münster war der Blödmann. Nicht, ja, fährt auf eine Fotosafari und hat überhaupt keinen Apparat mit bei. Ne? Wir anderen haben geknipst, dass die Fetzen flogen. Ne? Und der war immer nur mit den Augen zugange. Ne? Nicht, oder. Ja, dann, ne, sowas. Ich, oder wo die Spanner so nachts in die Stube gucken, mit so einem großen Fernrohr. Ich hatte an der Tiere rumgeglotzt. Ne? Ja, und obwohl der Mann noch nichts zu tun hatte die ganze Woche. Ne? Auf den Penner haben wir immer warten müssen. Ja, fertig geknipst hatten, nicht schnell weiter wollen, dass man anständig was geschafft kriegt. Nicht, dann war der sich da Blumen am Begucken, nicht von den Bäumen hat er Blätter abgerissen, was wahrscheinlich auch gar nicht erlaubt ist. Ne? Ich an den Steine rumgefummelt, der Dörskopf. Ja, bitte, was hat so ein Mann nun von so einer Reise gehabt? Ja, der steht doch jetzt, ne? Ist doch wahr, der steht doch jetzt mit leeren Händen da, ne? Aber Sie, ich meine, wenn Sie genau aufgepasst haben, dann wissen Sie ja jetzt Bescheid. Nicht das Wichtigste für eine Safari ist hier, Foto. Und am allerwichtigsten, wie gesagt, Jambo. Ehrlich. Jambo. Jambo.